Drittes Kapitel: Freimaurerische Einrichtungen, Gebräuche und Sinnbilder. Die Einrichtungen, Gebräuche und Sinnbilder, also Symbole der Freimaurerei, genauer kennenzulernen, hat für denjenigen, der nicht dem Orden angehört, wenig Zweck. Es soll daher auch nur in ganz kurzen Sätzen über all das gesprochen werden, worüber eine ungemein reichhaltige freimaurerische Geheimliteratur besteht und Aufschlüsse gibt. Der Versammlungsort der Brüder heißt Loge, auch Bauhütte, Werkstätte oder Tempel. Das Eindringen Unbefugter soll vermieden werden, die Loge muss daher gehörig gedeckt, das heißt gesichert sein. Dies besorgt ein wachhabender Bruder oder Ziegeldecker, der die Eintretenden auf ihr Recht dazu prüft und sie nur einlässt, wenn alles in Ordnung ist. Die Loge, richtiger der Logensaal, hat keine Fenster oder sie sind verdeckt. Die Räume sind demnach dunkel, damit das Licht, das eine geistige Erleuchtung bedeuten soll, zugleich auch die natürliche Finsternis überwinde. Die Freimaurer der ganzen Welt nennen sich Brüder. Im schriftlichen Verkehr erkennen sich Brüder durch den Gebrauch von drei Punkten, denen sie den Anfangsbuchstaben freimaurerischer Ausdrücke beizusetzen pflegen. Daher werden sie von ihren Gegnern spöttisch die Drei-Punkte-Brüder genannt. Die Dreizahl spielt auch sonst im maurerischen Leben eine gewisse Rolle, so beim Gruß, beim Händeklatschen, namentlich aber auch bei den Symbolen. Die Logentätigkeit der Brüder heißt Arbeit. Die Arbeitslogen dienen zum Beispiel der Aufnahme und Beförderung von Brüdern. Der Hergang dabei wird von den Freimaurern selbst als ungemein fesselnd und erhebend geschildert. Dem Andenken eines Bruders, der in den ewigen Orient eingegangen ist, gilt die Trauerloge. Diese beginnt, nach Bruder Schauberg, mit einem Gericht über den Toten und erst wenn er der Ehre einer Trauerloge für würdig erachtet wurde, folgt die eigentliche Totenfeier, bestehend aus drei Teilen, der Trauerrede, dem Anzünden der Lampe vor dem symbolischen Sarkophage des Verewigten und dem Geschmücken mit Blumen durch alle anwesenden Brüder, wobei sie dreimal in drei Zügen und Umgängen den Sarg umschreiten. Zum Schlusse der Feierlichkeit wird die Bruderkette gebildet und der Bruderkuss gewechselt. Die Bruderkette besteht darin, dass jeder Maurer die rechte Hand auf die Schulter seines Vormannes legt. Nach Henne van Rühn sind bei der Bruderkette die Hände sämtlicher anwesender Brüder vereinigt, wodurch die Zusammengehörigkeit aller versinnbildlicht wird. Symbole oder Sinnbilder gibt es in der Freimaurerei eine überaus große Anzahl. Sie sind das Bindemittel all jener, welche sich zu dieser Geistesrichtung bekennen. Die großen und ewigen Wahrheiten, welche das Menschentum beherrschen, will die Freimaurerei eben nicht in Worte fassen und mitteilen. Ihr Bestreben geht vielmehr darauf aus, zunächst empfängliche Gemüter zu bilden. Die Sinnbilder, namentlich die des Lehrlingsgrades, dienen demnach dem Zwecke der Läuterung und Klärung. Die Symbole, sagt Bruder J. L. Bayer von der großen Landesloge in Sachsen, sollen die Brüder lehren, das Menschentum recht zu erfassen, über die Grundlagen des Daseins unbeirrt von allen ererbten und anerzogenen Vorurteilen klar zu werden und daraus die entsprechenden Pflichten abzuleiten. Auch den Freimaurern selbst erscheint demnach die Freimaurerei als verschleiertes Bild. Die Brüder sollen erleben und empfinden, die deutsche Freimaurerei wendet sich daher wenigstens in den unteren drei Graden ausschließlich an das Gemüt, nicht an den Verstand. Demgemäß hat alles symbolische Bedeutung. Ihre Lichter, sowohl Gottheiten, Gewissen, Menschheit, wie die Gestirne, Sonne, Mond und Erde, dann die Ideen, Weisheit, Stärke, Schönheit und selbstverständlich auch die Werkzeuge, Hammer, Winkel, Maß und Zirkel. Von den Lichtern bedeutet das über uns, nach Hennef an Rühn, die Gottheit, das Licht in uns, das Gewissen, das Licht um uns, die Menschheit. Der Hammer ist ihnen das Sinnbild der Macht, das Winkelmaß versinnbildlicht das Gewissen und der Zirkel die denkende Umwelt. Allein die Bedeutung dieser Symbole wechselt, und wenn man um die Worte streiten wollte, wäre es leicht, die Freimaurerei ins Lächerliche zu ziehen. So zum Beispiel, wenn ein anderer Freimaurer kurzerhand erklärt, das Winkelmaß bedeutet Gott, der Zirkel die Welt. Und wenn es gar anderswo heißt, der Zirkel regelt unser Verhältnis zu den Brüdern und zu der Welt außer uns, so sind das dem Laien, der seine Füße nicht in den rechten Winkel stellt, Worte, die ihm unverständlich bleiben müssen, aber doch eines tieferen Sinnes nicht entbehren. So sprechen die Freimaurer von einem Maßstab der Wahrheit, von einem Winkelmaß des Rechtes, von dem Zirkel der Pflicht. Und die Spitze dieses Zirkels soll der echte Maurer stets auf der Stelle seines Herzens fühlen. Höchst geheimnisvoll klingt zum Beispiel auch der Satz, dass sich der Meister zwischen Winkelmaß und Zirkel findet. Wer aber in das symbolische Wesen der Freimaurerei eingedrungen ist, wird nicht bestreiten können, dass diesem Worte ein schöner Sinn innewohnt, wenn auch die entsprechende Frage des Meisterkatechismus auf den ersten Blick geradezu töricht anmuten mag. Was findet man oberhalb und unterhalb des Sarges vorgestellt? Ein Winkelmaß und einen Zirkel. Wozu? Zu einem Denkzeichen für den Meister. Wenn ein Meister verloren wird, wo fände man ihn wieder? Zwischen Winkelmaß und Zirkel. Was will das sagen? Dass er allzeit bereit ist, freiwillig auf den guten Weg zurückzukehren, falls er sich unglücklicherweise verirrt hat. Das derzeitige Meisterfragebuch der großen Landesloge von Deutschland enthält ähnliche Fragen und Antworten.